Zuhaus. Seinen Schmerz konnt es nicht fassen, und weil es so sehr verlassen, ging es einfach eines Tages hin. Nun glücklich leben mit dir.